Die meisten von uns sind im Osten aufgewachsen. Thüringer, Sachsen, Sachsen-Alter, Berliner, Bamburger und Mecklenburger Nasen fassen. Im Sommer an die Ostsee, im Winter nach Berlin, am Sommer am Rhein, nee, da ging's nie hin. Sommer an die Ostsee, im Winter nach Berlin, wenn wir keine Zeit haben, dann machen wir einen Zeit war genug da, in der DDR. Dafür war Dr. Honecker, da war er schon als Herr. Er nannte sich nicht Diktator, nein, er war Gottes. Doch was er tat, daraus wie ein Hass ist. Honi Honecker, Honi Honecker, Kuba wird sein Ziel. Honi Honecker, Honi Honecker, Mama fährt mit, oh Mama fährt mit. In seinen Hause schritt. Im Sommer fahren wir an die Ostsee. Dort trinken wir Hansa Bier an der Ostsee. Wir wissen, was wir hier machen sollen. Keine Platten hören und nicht verschwören. Denn der Rheinblaue Schmidt, der Rheinblaue Schmidt, der Rheinblaue Schmidt, der Rheinblaue Schmidt. In meiner Unterbuchs, da krieg ich nie genug. Denn da sind auch noch Sender versteckt. Die sind noch ganz schön angeeckt. Honi Honecker, Honi Honecker, Kuba wird sein Ziel. Honi Honecker, Honi Honecker, Mama fährt mit, oh Mama fährt mit, in seinem Hause schritt. Honi Honecker, Honi Honecker, Kuba wird sein Ziel. Honi Honecker, Honi Honecker, Mama fährt mit, oh Mama fährt mit, in seinem Hause schritt. Ah.